Willkommen, meine Damen und Herren, zu Hände hat die Frau mit einer neuen Folge mit Frank T.O.P. Wir sind Press Media Public Relations Channel. Ja, ich muss Ihnen sagen, hier, es wurde die Kandidatur von gewissen Herrn Markus, wenn Sie sie sehen, Pieper. Die Personal ist weg vom Tisch von der EU-Agenda. Der sollte zum Mittelstandsbeauftragten der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen werden als neuer Mittelstandsbeauftragter, wahrscheinlich für die gesamte Fraktion oder für die gesamte EU. Das steht noch aus den Sternen, das hat man immer noch nicht verstanden, wo da so ein Skandal geschossen worden wird. Aber da gab es massiven Widerstand im Sinne von Thierry Breton. Es sollte wahrscheinlich wohl ein ganzer Mittelstandsbeauftragter werden für die gesamte EU. Es sollten Deutscher werden nach Ursula von der Leyen, dass er hat aber nichts gegen auszusprechen, nach der Facheignung, aber hat niemand irgendwie bessere Vorzüge gefunden und das Verfahren kritisiert, das Vetter in Wirtschaft. Es kam auch von Breton, also halt von einem Franzosen, also der sieht im nationalen Interesse am Spielwerker, wer da den Vorzug bekommen sollte, und andere Kandidaten waren mehr qualifiziert, aber dass da daraus so ein Skandal werden wird, da will der Markus Pieper nicht da im Zug für halten und wird da auf jeden Fall den Posten nicht antreten. Er meinte, das war ihm zu viel des Guten, was da so im Theater rumgemacht worden ist. Er meinte, das war nicht so ganz parteiisch so.